Zum 22. Todestag von Genossen Kim Il-sung fand in Russland, Großbritannien, Serbien, Deutschland, Bulgarien, Pakistan, Uganda, Südafrika, Sri Lanka, Island, Myanmar, Ungarn, Rumänien, Italien und Angola Gedenkveranstaltungen, Seminare über seine Verdienste, Gesprächsrunden, Vorträge, koreanische Bücher und Fotoausstellungen und Filmvorführungen statt. An den Veranstaltungsorten waren die Fotos über die Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. Bei den Filmvorführungen wurden die TVRK-Filme über das unvergängliche revolutionäre Leben und die Verdienste vom Präsidenten Kim Il-sung gezeigt. Auf der Veranstaltung in Großbritannien wurde ein Telegramm an Genossen Kim Jong-un angenommen.